WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, Freunde, schon wieder tiefe Nacht und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute auch wieder eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Frauke und Frauke ist 50 Jahre alt. Hallo Frauke. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, dass mein Mann vor 2 Monaten verstorben ist und ich mit vielen Dingen, die drumherum sind, um seine Person nicht klarkomme. Also erstmal mein Beileid, das ist ja jetzt sehr frisch alles. Du sagst, die Dinge, die um ihn herum sind, damit kommst du nicht klar. Was heißt das? Ja, das heißt, er war, bevor ich ihn heiratete, mit 2 anderen Frauen verheiratet. Aus der ersten Ehe gibt es einen Sohn, aus der zweiten Ehe gibt es eine Tochter. Dann lernten wir uns kennen vor, ich sag jetzt mal, 12 Jahren. Mhm. Und ich habe einen Sohn aus der ersten Ehe, also es ist alles ein bisschen gemischt. Nun wart ihr 12 Jahre verheiratet oder zusammen zumindest? Nein, also ja, zusammen. So kann man sagen, bis auf die Momente, die wir getrennt leben mussten, da mein Mann vorhatte, mit meinem Sohn und mir nach Finnland zu ziehen. Mhm. Es war aber nicht das Haus da, die Kinder waren nicht da, die, wo er sagte, die wären da und würden dort leben. Ich bin also mit vielen Dingen belogen und betrogen worden. Weil ich eigentlich sagen wollte, wenn man sich so lange gekannt hat, dann müssen sich die Verhältnisse doch auch so angeglichen haben, dass man eben vertraut ist mit den Kindern aus den früheren Ehen und so weiter. Nein, da war die Zeit einfach zu kurz. Also ich konnte die Kinder nicht kennenlernen, weil er mir sagte, sie leben in Finnland. Da bin ich auch fest von ausgegangen, dass die in Finnland leben. Und er sagte, also ich bringe euch jetzt beide, also meinen Sohn und mich, bringe ich mit nach Finnland. Und wir lösen dann deine Wohnung hier auf und alles kommt in den Container und wir fahren dahin. Warum wollte er unbedingt nach Finnland? Weil er meinte, das wäre ein besseres und schöneres Leben dort, ganz einfach. Und ich wollte natürlich auch die beiden anderen Kinder nicht aus ihrem Leben rausreißen, habe das auch alles mit meinem Sohn, damals 13-Jährige, besprochen. Und der fand das alles in Ordnung und toll und hat in der Schule da auch gesagt, ja, ich gehe da jetzt nach Finnland und ich eben halt Eishockey spielen und solche Sachen, ja. Es ist nie dazu gekommen, du bist nie nach Finnland gegangen. Doch, ich bin nach Finnland gegangen, kurz vor dem Umzug nach Finnland ist aber einen Tag vorher mein Sohn verschwunden gewesen. Und habe versucht zu ermitteln, wo er denn geblieben ist, also mit großer Sorge natürlich, habe ich den gesucht. Meine Familie hat da ziemlich blockiert. Viel, viel später. Ich musste auch weg, weil die Wohnung ja gekündigt war, der Container nach Finnland unterwegs war, war das also alles etwas schwierig. Ich bin dann in Finnland gelandet, habe noch vorher versucht, über das Sozialamt Frauke, ich hab ein bisschen Sorge, dass wir uns verzetteln zu deinem Hauptthema. Auf jeden Fall, du warst mal in Finnland. Wie lange warst du in Finnland? Ich sag jetzt mal 3 Monate. Davon habe ich eine ganze Zeit lang in Urlaub gesessen. Weil eben alles Lug und Trug war. Und das ich heißt, war da mit der Handel mitgefangen. So ist das. Du hast auch in Urlaub gesessen? Ja. Und er auch? Er auch. Er, nicht nur das. Also er musste dann länger im Gefängnis bleiben. 1,5 Jahre. Und ich bin nach Deutschland wieder eingeflogen worden. Warum? Was war denn der Vorwurf? Weswegen er hat betrogen. Betrogen. Einfach schlichtweg. In Finnland. Hat er hier in Deutschland auch betrogen? Auch, immer noch. Achso, das heißt, er war in Deutschland auch im Knast? Ja, vorher schon und danach noch und nochmal und nochmal. Also immer wieder. Das heißt, die ganze Vergangenheit war voller Lüge, voller Kriminalität. Ja. Und jetzt ist er gestorben. Will ich so nicht sagen, aber es ist einfach, ja, ja gut, natürlich, Betrügen ist kriminell. Mhm. Ja. So, jetzt ist der Partner verstorben und jetzt erfährst du wahrscheinlich noch Dinge, von denen du gar nicht eine Ahnung hattest. Ja. Was ist das Schlimmste, was du jetzt erfahren hast? Ja, ich sag mal, erstens war das, oder ist das Schlimmste, dass ich erfahren habe, dass er tot ist. Das ist natürlich für mich das Schlimmste. Natürlich. Und jetzt fehlt mir fehlt die Distanz zu diesen Betrügereien. Ich fange an, ihn ein bisschen... Aber da wusstest du doch vorher schon von den Betrügereien. Ja, ja, natürlich. Aber er tat mir in der... manchmal, das ist ganz komisch, aber da tut ein notorischer Betrüger, wenn man das erkennt irgendwo, der muss sich ja wahnsinnig anstrengen, ne? Der muss so viel behalten und so weiter. Warum ist er denn ein Betrüger geworden? Das weiß ich nicht. Wie war denn überhaupt wenn ich das wüsste, dann wäre ich schon glücklicher. Wie war denn überhaupt dein emotionales Verhältnis zu ihm? War es eine Liebe, eine große Liebe? Das ist eigentlich eine große, tiefe Liebe gewesen. Ich weiß nicht, auch wirklich nicht warum, aber es war einfach so. Obwohl er dich ja auch betrogen hat? Ja. Belogen hat? Ja. Also belogen hat, betrogen, ja. nicht mit anderen Männern? Nein. Nein, ja. Und da hat dich immerhin mit reingezogen, dass du dann in Finnland auch noch im Knast saß. Ja, letztendlich ja. Also ich habe da auch sehr viel durch verloren. Ich habe auch unser Baby im Gefängnis verloren, in der U-Haft. Also es waren ganz fürchterliche Zeiten, die da waren für mich, ne? Auch der Neuanfang dann hier wieder in Deutschland, der war sehr schwierig. Aber das finde ich gar nicht so... Aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen, dass auf das, was jetzt da ist, das habe ich immer noch nicht richtig verstanden, was dir jetzt so zu schaffen hat. Natürlich abgesehen davon, dass du deinen Partner verloren hast, das ist ganz klar. Ich kann so viele Dinge nicht ergründen. Das ist warum er so war, wie er war. Bitte? Ich sag, du kannst das nicht ergründen, warum er so war. Ja, genau. Aber du, ich frage dich nochmal, du warst 12 Jahre mit ihm zusammen. Fragt man denn da nicht immer zu nach und Boot? Doch, aber du bekommst keine Antwort. Von jemandem, der lügt und betrügt, der windet sich wie ein Wurm. Gut, aber hat dich das denn dann in den 12 Jahren nicht wahnsinnig wütend gemacht? Doch, natürlich. Warum hast du keine Konsequenzen ausgezogen? Habe ich versucht, das habe ich wirklich versucht zu machen. Aber er hat mich auch immer wieder irgendwo gefunden. Ich habe auch versucht, Abstand zu nehmen, zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe dann natürlich auch immer wieder, wenn er dann wieder inhaftiert wurde, Mitleid gehabt. Ja, habe ihn da im Gefängnis besucht, regelmäßig. Wie viele Jahre war er im Gefängnis von den 12 Jahren? Ich sag jetzt mal die Hälfte davon. Ach. Also nicht ganz die Hälfte. Also weniger als die Hälfte. Welche Betrügereien hat er sich denn in Deutschland zu Schulden kommen lassen? Das ist... ja, man kann sich das nicht vorstellen. Also der hat Hinz und Kunz einfach glatt weg was Ohr gehauen, ne? Also mit was? Also, mit was? Ja, ich habe jetzt nach seinem Tod, habe ich zum Beispiel erfahren, dass der Taxifahrer, den er, weil er nämlich eine Gangataxie zum Schluss hatte, dass er ihn von Pontius nach Pilatus gefahren hat. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich rufe den mal an. Der arme Mensch muss ja wissen, weil er ihn so oft gefahren hat, dass der Mann nicht mehr lebt. Mhm. Und er sagte, gut, dass sie mich anrufen, der schuldet mir noch 2000 Euro. Ach so. Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ne? Ist das, was jetzt dich da umtreibt, vielleicht auch eine Frage an dich selbst? Ja, klar. Warum habe ich das alles so natürlich. Gemacht? Ja, natürlich. Ja, und ich meine natürlich, meine Familie, ich habe 3 Schwestern, meine Mutter lebt noch, mein Sohn redet eben halt überhaupt nicht mehr mit mir wegen dieser ganzen Chose. Die halten mich ja alle für bescheuert. Weil er dir vorwirft, wie kann man so blöd sein? Ja, genau, warum hast du so lange mitgemacht? Ja. Ja, also ist die Frage jetzt gar nicht vielleicht zu ergründen, warum hat er es gemacht, sondern die Frage ist, warum hast du es gemacht? Ja, das ist die Frage. Ja. Das kann ich verstehen. Ja. An was ist er gestorben? Ja, letztendlich durch mehrere Stürze ist er im Krankenhaus gelandet und dann fing eine leichte Demenz auch an und dann habe ich jetzt auch zuletzt erfahren, dass es sowas gibt, wenn Leute ins Krankenhaus kommen, dass die dann natürlich auch desorientiert sind und so war es bei ihm auch der Fall. Dann bekam er diesen Krankenhausvirus, eine Lungenentzündung und war dann an Maschinen angeschlossen. Dann wurde er reanimiert und irgendwann hat man mich dann gefragt, will er denn überhaupt nochmal reanimiert werden, wenn das der Fall ist? Und da wir das besprochen hatten, habe ich gesagt, nein, das wollte er nicht. Und so und irgendwann erhielt ich den Anruf. Ich glaube, so wie du mir das jetzt geschildert hast, und ich habe ja nur so einen ganz kleinen Einblick oder eine Ahnung von dem, was da los ist, dass das eine Riesengeschichte ist für dich. Ja, das ist Wahnsinn. Eine Riesengeschichte. Ja. Und deshalb rate ich dir dringend, Frauke, das kann man mit Sicherheit nicht mit einem Gespräch lösen, dass du dich zu einem Therapeuten begibst. Und ich habe das auch schon überlegt, aber ich bin eben halt auch nach dieser Finnland-Geschichte, ne, in einer längeren Therapie gewesen. Und ich habe so ein bisschen die Nase voll von Therapeuten, da ich da auch mehrere hatte und alle redeten auf mich ein. So bin ich etwas bedient davon. Verstehe. Aber für mich hat sich die Alternative ergeben, vielleicht in eine Trauergruppe zu gehen. Ist ein Anfang. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, und das andere, das sagte ich eben dem Christian, mit dem ich sprach, dass ich mich, sag ich jetzt mal, über das Internet einem Trauerforum angeschlossen habe, was mir auch schon mal ganz gut tut. Aber es zieht einen natürlich auch oft runter, weil du ja permanent mit Menschen sprichst, die also, in einer ähnlich schlimmen Situation vielleicht sind. Ja. Das finde ich erstmal eine ganz gute Idee und da musst du entscheiden, wenn es dich zu sehr runterzieht, ist es natürlich nicht die richtige Geschichte. Wobei du in der Trauergruppe natürlich auch nicht die Dinge ergründen kannst, warum du so tickst, wie du tickst. Nee, und klar. Warum das in der Vergangenheit so passiert ist. Ja. Meine Psychologin hat das mitgehört, unser Gespräch jetzt. Vielleicht hat sie ja noch einen Tipp für dich, was du darüber hinaus machen könntest. Oder also ich finde, irgendwas muss noch gravierender passieren, weil ich die Sorge habe, dass du dich da im Kreis drehst und nicht weiterkommst. Du hast 12 Jahre, hast du ja nicht gewusst, was los ist. Ja, wie sollst du es jetzt wissen? Und ich weiß es jetzt auch immer noch genau, nicht. Genau, ganz genau. Ja. Liebe Frauke, ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Sabine zurückgerufen. Das alles Weitere dann im Hintergrund. Vielen Dank für das Gespräch, Domian. Alles Gute. Und dir eine gute Nacht. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, ich hatte euch ja gestern angekündigt, dass ich heute so ein bisschen was vorlese. Vorige Woche Freitag habe ich euch gefragt, wenn ihr euer Sexleben verfilmen lassen solltet, welchen Titel sollte der Film haben? Welcher Titel wäre der richtige Titel für euer Sexleben? Und wir haben ganz, ganz viel Post bekommen, ganz viele Mails bekommen. Sehr schöne Sachen und ich hau jetzt mal so zwischendurch, zwischen den Gesprächen mal so ein paar raus. Also, zum Beispiel hat Jerome geschrieben, das Sexleben von Jerome sollte heißen Fantastic Four oder Fantastic Four mit der Begründung, da meine Freundin mich nicht mehr alleine befriedigen kann, deshalb laden wir uns regelmäßig 2 weitere Frauen ein und deshalb Fantastic Four. Burkhard, 47 Jahre, würde sein Sexleben überschreiben mit alle Jahre wieder. Jona würde sagen, über ihr Sexleben, der Film muss heißen, im Dutzend billiger. Oder Mehmet sagt, mein Sexleben heißt als Film die Wanderhure. Das geht gleich weiter. Jetzt gehen wir erstmal zum nächsten Anrufer. Und der nächste Anrufer ist eine Anruferin und sie heißt Sonja. Guten Morgen, Sonja, 45 Jahre alt. Ja, guten Morgen. Sonja. Ja. So, jetzt reden wir beide. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Das geht ganz, ganz schnell weg, ich sag's dir. Okay, also meine Geschichte ist, ich habe nächste Woche Mittwoch einen OP-Termin. Mhm. Ein Augen-OP-Termin und zwar, der ist eigentlich sehr erfreut für mich, weil ich vor einem halben Jahr erfahren habe, ungefähr vor einem halben Jahr, dass mein Schielfehler reparabel ist. Meine Familie bzw. meine Mutter. Dein was ist reparabel? Dein? Mein Schielfehler. Ich habe einen starken Schielfehler. Schielfehler? Ach so. Ja, ja, also frühkindliche Schielen nennt man das, so wie man das bei kleinen Kindern manchmal sieht. Aber meine Mutter hat mir immer gesagt, dass es nicht reparabel ist, dass es angeboren ist, dass es eine Muskellähmung ist. Ja, und die Augenärzte haben mich auch nicht drauf angesprochen und jetzt habe ich aber einen Tipp bekommen von einer Fachärztin und die hat gesagt, das ist völliger Blödsinn. Das heißt, so viele Jahrzehnte hast du dich eben rumgequält. Ja. Und jetzt mit 45 kann man das regulieren. Richtig. Wahrscheinlich hast du dich auch früher als Kind oft geschämt deshalb, oder? Naja, ist Mobbing an der Tagesordnung gewesen. Mhm. Und das ist heute noch so sehr stark, dass ich im Bus, in Bahn angeguckt werde und nicht deuten kann, werde ich angeguckt, weil ich eine interessante Person bin oder wegen meinen Schielen. Das Problem für mich ist aber, da ich Panikpatientin bin, habe ich Muffen davor, dass ich nächste Woche den Termin nicht antreten kann. Also, dass ich muss Dienstag rein, um noch meine großen Check-up zu machen, damit die den Schielwinkel genau ausmessen können, weil das sehr extrem bei mir ist. Und dann am Mittwochmorgen wird dann die OP gemacht. Noch eine Frage zu deiner, bevor wir dann zu deinem Hauptproblem kommen, zum Schielen. Schielen kennt ja jeder. Ein Auge geht in die Richtung, das andere geht in die Richtung. Das sieht für uns, die wir dann schielende Menschen anschauen, immer etwas befremdlich aus. Aber ihr, die ihr schielt, könnt ganz normal gucken, ne? Jein, also bei mir ist noch eine Weitsichtigkeit dabei. Okay, also, aber das ist mit Brille leider auch noch sehr stark sichtbar. Aber das, so das Sehfeld ist ganz klar, ganz normal. Ja. Es ist nicht irgendwas verschoben oder. Also ich bin einäugig, also ich kann nur mit einem Auge gucken, weil das rechte Auge das stärkere Auge ist und das linke Auge kann auch zwar gucken, wenn ich das rechte Auge zumache. Aber wenn beide Augen auf sind, ist das rechte sehr dominant und kann nur alleine gucken. Und deswegen habe ich gerne, dass meine Lieblingsmenschen immer auf der rechten Seite mit mir gehen. Ach so. Und wenn man das jetzt begradigt, wird das für dich vom Sehen her besser sein oder vielleicht sogar am Anfang irritierender? Also es wird auf jeden Fall irritierender sein fürs Gehirn, hat man mir gesagt, aber dadurch werde ich nicht besser gucken können. Also weil das mit der Weitsichtigkeit nichts zu tun hat. Und das Gehirn gewöhnt sich dann irgendwann daran? Sie haben gesagt, mit 45 ist zwar ziemlich spät und es dauert auch ungefähr 3 Monate. Naja, gut. Aber es ist machbar. Machbar. Okay, also auf jeden Fall möchtest du gerne diese Operation durchführen lassen, so rein theoretisch. Ja. Nach all den Jahren und nach all den Misslichkeiten, die damit verbunden sind. Aber du bist Panikpatientin. Ich bin Panikpatientin. Was könnte passieren? Was könnte jetzt im schlimmsten Falle passieren? Ja, so wie mir das oft genug passiert ist, dass ich dann abhaue. Dass du hingehst, aber dann nach einer Stunde wieder abhaust oder dann in der Nacht abhaust, in der Nacht davor. Nicht in der Nacht, sondern während ich auf dem Stuhl sitze, dass ich so eine Attacke bekomme, dass ich das nicht mehr aushalte und ohne Worte einfach wegrenne. Aber die werden das doch unter Vollnarkose machen, oder? Ja, aber ich habe kein Vertrauen zu Ärzten, weil ich mir dann immer sage, das sind ja auch nur Menschen und wenn sie mal doof geschlafen haben und schlechte Laune haben, dann lassen sie das vielleicht an mir aus. Ja. Also ist doof jetzt, ich weiß, das ist auch irgendwie. Eine gesunde Skepsis ist ja sehr angebracht und mir ist auch immer mulmig, wenn ich mich in die Hand eines Arztes begeben muss, aber ein bisschen Vertrauen braucht man und in der Regel geht's ja auch ganz gut. Natürlich gibt es Ausfälle. Bist du denn in Behandlung bei einem Psychiater oder Psychologen auch? Beim Psychologen bin ich gewesen, bei einer Verhaltenstherapeutin war ich gewesen wegen meiner Panikattacken. Mhm. Aber das ist nicht so gut gelaufen, diese Therapie. Ah, das heißt, du bist im Moment gar nicht in psychologischer Betreuung, jetzt kurz vor dieser OP. Das ist natürlich misslich. Das wäre super, wenn du jetzt einen Therapeuten hättest, der dich da ein bisschen hintrainiert und dich unterstützt. Ja. Wissen die Augenärzte das, was mit dir los ist? Ja, deswegen darf ich auch schon einen Abend vorher rein, also an dem Tag, wo die große Untersuchung gemacht wird. Normalerweise hatte die Klinik gesagt, ja, an dem Dienstag machen wir die große Untersuchung, damit wir den Winkel ganz genau ermessen können. Und abends gehen sie dann nach Hause, essen nochmal schön und dann kommen sie nüchtern am nächsten Morgen zur OP. Und da habe ich dann gesagt, das schaffe ich nicht, dann komme ich nicht, das kriege ich nicht hin. Ach so, das ist für dich dann weniger schlimm, wenn du dann schon mal in dem Krankenhaus bist? Oder besteht die Gefahr, dass du in der Nacht da... Die Gefahr besteht auch. Ich hoffe nur, dass eben halt, dass die mir so eine rosa-rote Tablette geben können, dass ich dann auch da bleibe. So, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das muss man doch medikamentös irgendwie regeln können. Das gibt's doch gar nicht. Ja, dass du zumindest in der Zeit etwas ruhig gestellt bist, ab deinem Betreten in der Augenklinik, dass du da etwas gedämpft bist, bis die Sache dann gelaufen ist. Ja, nur die hatten gesagt in der Klinik, dass ich das beim Arzt mir vorher holen soll. Und jetzt habe ich mir Tavor geholt. Ich weiß nicht, ob der Begriff... Ja, das ist mir schon bekannt. Ja. Das ist und natürlich ein Teufelszeug, aber... Eben. Und da ich gerade mal nur 46 Kilo wiege, habe ich ein bisschen Manschetten davor, ob das so... das nicht zu doll anschlägt irgendwie. Ja, da musst du natürlich eine ordentliche ärztliche Beratung haben, in welcher Dosierung und wann du das nimmst. Ja. Jetzt bin ich gerade etwas irritiert, weil wir in unserem Fernsehen... Da war ein Bildschirm, was gar nicht drin sein sollte. Egal. Aber dieser Arzt, der dir das aufgeschrieben hat, weiß der das nicht, wie du das dosieren sollst? Er hat nur gesagt, dass ich das ausprobieren soll, wenn ich mal einen Tag frei habe, dass ich mal gucken soll, wie das so anschlägt. Und ich traue mich aber da nicht ran. Ich habe die Tabletten hier, aber ich traue mich da nicht ran. Wohnst du in einer großen Stadt? Ja, in Hamburg. In Hamburg sogar. Das heißt, da gibt es eine Universitätsklinik. Ja. Da müsste es auch eine psychiatrische Ambulanz geben. Okay. Sowas gibt es hier in Köln. Okay. Da machen wir uns jetzt gleich mal schlau. Ja. Da solltest du hingehen, anrufen oder am besten hingehen, denen das Problem schildern und dich da beraten lassen. Dann bist du wirklich an der allerersten Adresse und die wissen, welche Dosierung und welche Art von Medikamenten das am allerbesten, vielleicht gibt es sogar noch ein besseres Medikament, was man dafür verschreiben könnte. Okay. Das machen wir jetzt. Wir machen uns jetzt schlau, Sonja. Super, ja. Denn das wäre ja zu schade, wenn du, nachdem du so viele Jahre danach dich quasi gesehnt hast, diese OP dann nicht machen lassen kannst. Ja, weil ich glaube einfach, wenn ich das durchgestanden habe, dann wird das auch mein Selbstwertgefühl immens steigern. Ja, bin ich auch sicher. Ja, da muss jetzt alles gemacht werden. Ja. Okay. Liebe Sonja, dann bitte ich dich aufzulegen. Die Sabine ruft dich gleich an. Es kann sein, dass Sabine gerade mit Frau Knoch gesprochen hat. Dann sag ihr schon mal, wie weit wir uns hier vereinbart haben. Und dann knüpft sie an das Gespräch an. Vielen lieben Dank. Alles Gute und viel Glück wünsche ich für nächste Woche. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Und hier ist der Andreas, der ist 45. Guten Morgen, Andreas. Hallo Jürgen. Hallo Andreas. Grüße von Sachsen nach Köln rüber erstmal. Das ist ja doll. Grüße zurück. Andreas, was geht's? Ich hätte dich im Fernsehen ein bisschen Zeit versetzt. Ja, ich habe Probleme, Frauen kennenzulernen. Da habe ich meinen grünen Star auf dem rechten Auge. Ach, auch augenerkrankt. Also du bist auch augenerkrankt. Mhm. Seit wann schon? Seit Geburt, das habe ich geerbt, das ist irgendwie erblich bedingt, aber ich konnte noch was sehen bis vor ein paar Jahren, aber dann hat sich das auf dem rechten Auge, ist das schlimmer geworden, der Augendruck ist größer geworden. Kann man da nichts operieren? Nee, das war dann zu spät. Ach so, ich verwechsel immer grauen und grünen Star, ich weiß nicht. Einen grauen habe ich auf dem linken, aber der ist so, dass man da noch nichts operieren kann, ich war aber auch mal auf dem grauen Star operiert. Aha. Also, aber du kannst mit dem einen Auge noch richtig gucken. Naja, ist auch nicht so hundertprozentig. Und da hat meine Augenärztin auch ein bisschen Angst davor, mich da irgendwie operieren zu lassen, dass da was schief geht, wie bei der Katrin hier oder wie die Vorrednerin. Die Sonja, ja. Die Sonja, ja. Da wünsche ich alles Gute, die schafft das mit der OB. Das ist ja das von dir, Andreas. Hat denn diese Augengeschichte bei dir auch etwas damit zu tun mit den Frauen? Ja, schon. Das hat schon was damit zu tun. Also, sagen wir mal so, wenn du 2-3 Meter von mir wegstehst, siehst du das nicht so, aber so, wenn du da nah rangehst, und das ist ja, das ist schon ein bisschen komisch, also man sieht das dann schon ein bisschen, aber jetzt trage ich ja eine Brille wegen der Weitsichtigkeit. Kannst du denn die Mädels richtig sehen oder auch nicht so? Ja, mit der Brille ist du schon, der Entfernung ist das schon, aber wenn ich die Brille jetzt nicht auf habe, da ist es unscharf. Also, was ja gar nicht so schlecht ist, da musst du gar nicht so hübsch sein, du siehst es ja gar nicht richtig. Nein, böser Spruch, vergessen wir das. Ja, Jürgen, das ist in Ordnung. Ja, wie gesagt, ich habe da Probleme. Andreas, 45 Jahre alt, wie oft schon in deinem Leben verliebt? Oh, da hast du mich jetzt erwischt, eigentlich noch nicht so. Kein Mal. Ich hatte noch nie Glück bei Frauen. In der Schule hat das angefangen. Die haben ja alle gewusst, dass ich schlecht gesehen ist, schlecht sehen du. Das heißt, und da war ich immer ein bisschen so außen vor. Ja, verstehe. Und, und da war ich ein bisschen Eisengänger. Und das hat sich so über die Jahre so gehänselt und dann so zum Einsiedler geworden, Einzelgänger. Mhm. Ja, zurückhaltend. Das heißt also auch noch definitiv keine Beziehung gehabt. Nee. Sex? Wie oft schon Sex gehabt? Naja, diese Studios, diese sogenannten Studios, aber da will ich nur auch aufhören, weil ich von meiner Fotoausrüstung spare. Ich habe eine Nikon D80 fotografieren und ich will mir aber noch eine D7100 kaufen, wenn jetzt Fotografen zuschauen oder zuhören, die wissen das. Was meinst du mit Studio gerade? Diese Studios, wo man hier Prostituierte bist. Ach so, du warst bei Huren bisher schon. Ja. Ach so, verstehe. Ach ja, das heißt, du hast deinen Sex bisher erlebt, ausschließlich mit und bei Prostituierten. Ja, aber das ist totaler Mist. Das ist ist nicht frische, da will ich aufhören. Du hast noch nie mit einer Frau geschlafen, die du so kennengelernt hast? Nee, noch nicht so. Also, wie viel Geld hast du denn da schon verballert für die Prostitution? Oh, das habe ich nicht gezählt, das ist aber bestimmt schon ein hübsches Sümmchen. Machst du das schon seit Jahrzehnten? Ja, sagen wir mal, jeden Monat immer, müsstet ihr ausrechnen, vielleicht ein paar Jahre, ich weiß nicht so genau. Ich habe auch mal ausgesetzt und so. Geht ja auch nicht immer. Was hast du denn schon unternommen, um normal auf normalem Wege Frauen kennenzulernen? Na, gerade hier bei uns in Sachsen, wenn Veranstaltungen sind und so, da geht man ja schon hin, wenn es Weindorf ist in der Stadt und so. Aber die waren dann entweder alle schon vergeben oder wollten. Ne? Und ich habe mich dann auch nicht so herangetraut. Und ich bin ja auch ein Typ, der ein bisschen auf ältere Frauen steht. So. Ach so. Mit Mitte 40 bis 60. Ach so, na gut, dann ist die Auswahl ja groß. Da habe ich immer gedacht, dass ich da ein bisschen mehr Chancen habe. Aber waren die entweder vergeben oder es ist komisch. Was machst du denn vom Beruf? EU-Rentner. EU-Rentner? Was heißt EU-Rentner? Warum nicht? Erwerbsunfähigkeitsrente. Ach so, ich dachte EU, Europäische Union. Entschuldigung, ja, völlig falsch. Nee, ist schon in Ordnung. Ja. Ich verstehe. Wegen der Augenschichte? Ja. Ach so. Das heißt, du bist den ganzen langen Tag so für dich. Was machst du während des Tages? Ja, im Sommer bin ich viel draußen, sitze auf der Bank und so. Und wenn Veranstaltungen sind, tue ich fotografieren. Und gerade jetzt ja auch im Winter, halbwegs merkt man das nur, wenn das schlechte Wetter ist. Da sitzt du daheim. Das ist langweilig. Ja, auf alle Fälle. Hast du denn, wie sieht dein Freundeskreis aus? Gibt es den überhaupt? Ja, ich habe schon ein paar Freunde. Also, ich habe auch eine Freundin, die hat einen Freund, der ist LKW-Fahrer. Da habe ich mich da auch schon unterhalten. Die hat zu mir auch gesagt, Andreas, sobald du an eine Frau herangehst, hast du der ihr... Das ist für die so aufdringlich, sieht das aus, wenn ich da so herangehe. Also, ja, das ist nicht ein großes Problem. Du bist jetzt 45 Jahre alt. Je älter man wird, desto schwieriger wird es. Du bist ein bisschen gehandicapt durch dein Gucken, durch deine Augen. Und bist natürlich auch durch all die Misserfolge deines Lebens vorsichtig und wahrscheinlich auch ein bisschen gehemmt und scheu. Genau. So, und das ist natürlich alles kompliziert. Was schwebt dir denn so vor, was du noch an Aktionen machen könntest? Wie meinst du es jetzt? Ja, um an Frauen ranzukommen und um eine kennenzulernen. Das ist schwierig. Ne, ist ja das Problem, ich interessiere mich auch für Autos. Ich gehe mal gerne in ein Autohaus rein, guck mal Autos an, setz mich rein und so. Das ist es ja auch. Also. Da kriegst du keine Frau, wenn du Autos anguckst. Aber die Interesse, ich will ja die Zeit dort hauen und gehe in der Stadt. Oder bist du denn im Internet versiert und aktiv? Kannst du das? Machst du das? Ja, ich habe Internet, aber E-Mails schreiben und so, das ist nicht, also ich habe das auch schon über Internet probiert, da musste dort ein Passwort und dort ein Passwort, das ist alles Mist. Ich habe über Zeitungsanzeige schon auf, es ist auch nicht, Du wohnst auf dem Land, ne, so jetzt hier sagen? In der Stadt. Ach, in der Stadt sogar. Ah, ja. Chemnitz. In Chemnitz sogar, ja. Ich sag ja, also wenn diese ganze Schiene Internet nicht funktioniert, wenn das nicht so funktioniert, was du gerade schon so erzählt hast, wenn du da auf Feierlichkeiten gehst und so weiter, dann finde ich nach wie vor den alten Klassiker, dass man sich ein Hobby sucht und dorthin geht, wo dieses Hobby stattfindet, wo Menschen sind. Sei es jetzt ein Sportclub, ein Kegelverein, ein Karnevalsverein oder was? Ehrlich gesagt, ich fotografiere gerne. Ich will mal jetzt im Winter halt meine Fotoausrüstung aufbauen, dies und jenes Objektiv noch holen. Ja, aber dann bist du wieder allein unterwegs. Nein, du musst irgendwo hingehen, wo Gruppen sind. Das ist die beste Möglichkeit. Oder geh in Schwimmverein. Ich weiß nicht, was dich... Ich kann nicht schwimmen. Nein, ist ja jetzt egal. Du weißt, was ich meine. Ich weiß schon, wie das einhält. Du musst irgendwas suchen, wo du auf viele Menschen triffst. Und dann bist du schon mal in Verbindung mit vielen. Und da kann sich wieder viel raus ergeben. Das ist mühselig, ich weiß. Das ist mir völlig klar. Aber die Frauen schneiden dir nicht ins Haus. Das ist mir schon klar. Das weißt du jetzt schon. Und du hast dir schon eine ganze Menge unternommen. Dein Hobby mit dem Fotografieren in Ehren. Aber wenn du da durch das schöne Sachsenland läufst und die Blumen und Berge fotografierst, ist die Chance auch relativ gering, dass du da eine Frau triffst. In Wanderverein könntest du gehen. Oder irgendwas, wo Leute sind. Ja, das liegt ja alles nicht schlecht. Irgendwas. Oder dachtest, du mir irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Oder mach, guck dir, ob du irgendwo eine ehrenamtliche, du hast ja Zeit, ob du irgendwo eine leichte ehrenamtliche Tätigkeit ausführen kannst. Die ganz Deutschland ist voller Ehrenamtler. Da lernt man auch wieder neue Leute kennen und das kann sich multiplizieren. Also, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Dann mach es. Also das oberste Gebot ist, begib dich unter Menschen. Wie? Ja, mache ich ja. Gerade wenn bei uns in Chemnitz das Weindorf ist, Stadtfest und so, ja, bin einmal, ich ja auch da mit dabei von der Partie. Ja, aber dann gehst du einmal zum Weindorf. Wenn du aber irgendwo im Ehrenamt bist, dann gehst du da jede Woche ein, zwei Mal sogar hin und musst noch Sachen machen. Oder im Schwimmverein oder weiß ich was. Oder im Chor. Ah, ja. Alles nicht so einfach. Und was mich auch so stört, die Anonymität, ne? Wenn du dann, das hast du, ich weiß nicht, wie bei euch das hier in Köln ist, die Leute, die rennen an ihnen vorbei und die Anonymität ist. Ja, das ist stimmt. Das ist natürlich, je größer die Stadt, desto schlimmer ist das. Ja. Das ist hier auch so. Andreas, ich habe da so keine weitere Idee, außer dieses, was ich dir gesagt habe, aber das geh doch mal so in dich und überleg mal, was dich interessieren würde und dann krieg mal raus, wo das in Chemnitz angeboten wird und dann gehst du dahin. Du kannst es ja auch sein lassen, dann wieder, wenn es dir nicht gefällt. So, dennoch rufen wir dich nochmal an gleich. Vielleicht haben wir im Hintergrund auch noch eine gute Idee für dich. Also Jürgen, da erstmal vielen Dank und wünsche dir alles Gute. Und Dankeschön. Dir auch alles Gute, Andreas. Tschüss. Tschüss. Ciao. 1.32 Uhr haben wir und morgen heißt unser Thema abgedreht und durchgeknallt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ganz anders leben als die Norm. Die ein völlig anderes Leben leben als die meisten von uns. Dann möchte ich gerne mit Menschen sprechen, die besondere Vorlieben haben. Also auch besondere Macken oder besondere Ticks. Also, abgedreht und durchgeknallt, unser Thema morgen. Bin sehr gespannt auf eure Themen und vielleicht auch auf die Geschichten, die wirklich ein anderes Leben führen, als die meisten von uns das so tun. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder morgen gerne ab 0 Uhr anrufen und während der Sendung auch. Abgedreht und durchgeknallt, das Thema morgen. Heute Freitagnacht weiter mit Christina, 19. Hallo Christina. Ja, hallo Domian. Christina, hallo. Um was geht's? Hallo Domian. Ja, es geht darum, dass ich seit 6 Jahren schon Magersucht habe und ich habe letzten Donnerstag einen Beitrag von einem jungen Mädchen gehört, wo die Freundin auch Magersucht hat und ja, genau, sie hat so ein bisschen... Ja, die Anruferin hat von ihrer Freundin gesprochen, die magersüchtig ist, genau. Und war so ein bisschen ratlos, was sie machen sollte, genau. Ja, und sie hat unter anderem halt auch erwähnt, dass ihre Freundin auch in diversen Pro-Anna-Gruppen drin ist. Und ja, ich wollte so ein bisschen von meiner Geschichte erzählen und auch so ein bisschen was über Pro-Anna erzählen. Bist du auch da drin? Ich war da drin. Ja. Vielleicht erklärst du mal den Leuten erstmal, was Pro-Anna ist. Ja, also Pro-Anna ist halt so eine Bewegung im Internet, die halt sozusagen Magersucht verherrlicht. Also es geht halt darum, dass also meist junge Mädchen, die halt eher so im normalgewichtigen Bereich sind, die wollen halt sich gegenseitig pushen und schnell abnehmen so. Und anfangs ist es halt eher so eine Radikaldiät und bei ganz vielen ist es dann so, dass sie auch wirklich in so eine Magersuchtschiene reinrutschen. Und viele wollen dann auch wirklich magersüchtig sein. So. Und das ist so etwas, was mich richtig schockt, so als jemand, der wirklich diese Krankheit hat und auch wirklich drunter leidet. Ja. Was sagt denn Pro-Anna dazu, dass das eine schwere Erkrankung ist und dass man da ja im allerschlimmsten Fall sogar dann sterben kann? Was man in den Pro-Anna-Gruppen darüber sagt, oder? Genau. Also es ist relativ unterschiedlich. Also viele wollen halt trotzdem irgendwie, die wollen halt schnell abnehmen, aber trotzdem irgendwie gesund bleiben. Was halt irgendwie so ein Paradoxon ist, weil es schon an sich ungesund ist. Und es gibt aber auch viele, die sage ich mal, wenn sie dann schon so in die Magersuchtschiene reingerutscht sind durch ProAna, die das dann auch irgendwie gar nicht so als schlimm betrachten, wenn sie daran sterben würden. Wer, und das finde ich persönlich wer steckt erschreckend. Eigentlich, das, völlig, du hast völlig recht. Wer steckt eigentlich dahinter? Hinter ProAna? Das frage ich mich immer wieder so. Also ich weiß gar nicht, wo das entstanden ist. Aber jedenfalls, es wird halt sozusagen wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Flaschenpost wird das so verbreitet. Genau. Also es geht zu dem und dem und. Genau, und es wird definitiv nicht gewarnt davor, sondern teilweise wird es noch forciert, dass die Mädels noch mehr abnehmen sollen und die Gefahren werden runtergespielt. Was natürlich fatal ist, wenn jemand, vor allen Dingen wenn man ganz jung ist, in diese Krankheit hineingerät. Du warst früher auch dabei, bist aber jetzt, wie ich höre, sehr distanziert. Wann hat es bei dir und warum hat es bei dir Klick gemacht, dass du da raus bist? Bei mir hat es Klick gemacht vor ungefähr anderthalb Jahren. Also ich war in der Klinik und davor war es halt, ja, wie soll ich sagen, das ist halt immer so, wenn man als magersüchtiges Mädchen irgendwie vor einer Klinik steht, dann ist es irgendwie auch noch so ein Ansporn, irgendwie noch mehr abzunehmen. Und wenn man dann gerade noch irgendwie so ein, diese ProAna-Leute da hinter sich hat, die einen dann noch mehr pushen, dann ist das noch mehr Motivation. Und das ist ja schon verrückt, man geht in die Klinik und will dann doch noch mehr abnehmen. Was hat bei dir ausgelöst, dass du gesagt hast, das ist alles Schrott, was die da von sich geben? Ich will anders leben. Also die Zeit in der Klinik, die war wirklich für mich, hat mich eigentlich von der Einstellung her um 180 Grad gedreht, sage ich mal. Ah, die Klinik war's. Vorher war ich, genau, ja, vorher war ich richtig in dem Schema drin. Das wurde dann in der Klinik in den Gesprächen auch thematisiert, was du da bei ProAna mitbekommen hattest. Ja, das auch. Und es hat mir auch sehr geholfen, dass anfangs in der Klinik quasi so eine Kontaktsperre war. Also Handy wurde abgenommen, alles wurde abgenommen. Also quasi so diese ganzen Medien, wo ich da Zugang hatte, wurde mir abgenommen. So, nun bin ich froh, dass du aus diesem ProAna-Quatsch raus bist. Aber dennoch bist du, sagst du, nach wie vor magersüchtig und essgestört. Wie ist die Situation denn? Erstmal die Grundfragen. Wie groß bist du und wie viel wiegst du? Ich bin 1,65 groß und wiege momentan 41 Kilo. Wie viel? 41. Das ist schon knapp. Ja. Wie ist dein Essverhalten? Wie viel isst du am Tag? Also es ist eigentlich so, dass ich so gut wie gar nichts esse. Also irgendwie gut 3 Tage in der Woche faste ich. Und 3 Tage gar nichts essen? Ja, dann genau. Dann nur trinken wahrscheinlich irgendwas? Genau, ja. Mineralwasser? Und die anderen Tage, was nimmst du da zu dir? Da versuche ich halt irgendwie, also dieses ganze Diätenschema und so ist halt immer noch in meinem Kopf. Dann halte ich irgendwie so eine Diät oder so. Also irgendwie, ich mal an einem Tag nur 3 Clementinen oder so. Ach so. Also eigentlich ernähre ich mich grundsätzlich, wenn ich irgendwie an einem Tag mal mich traue, etwas zu essen, esse ich von einem Lebensmittel nur so ein bisschen was. Mhm. Kennst du noch das Gefühl Hunger? Ja. Das schon. Also, aber halt in extremer Weise, also auch wirklich richtiger Heißhunger. Aber du gehst dem nie nach und erbrichst es dann, das machst du nicht? Ab und zu schon. Das also das ist. Also, würde ich mal sagen, geht es dir nach wie vor noch ziemlich schlecht, ne? Ja. Es ist halt im Moment so, dass ich auf einen Klinikplatz warte. Also ich will nach wie vor halt gesund werden. Mhm. Das ist mein größter Wunsch. Ja. Nur im Moment Ich bin jetzt schon 6 Jahre drin und... Was für dein Alter eine verdammt lange Zeit ist. Du bist ja quasi als Kind reingekommen. Ja, genau. Wie sieht denn dein Leben sonst so aus? Hast du einen Beruf oder gehst du zur Schule noch? Kannst du das noch? Also ich habe mein Fachabi gemacht. Ja. Und war bis vor kurzem, hatte ich ein Praktikum gemacht, weil, also so ein Vorpraktikum für ein Studium. Das musste ich leider abbrechen, also nicht abbrechen, aber halt erstmal auf Eis legen. Weil ich zu schwach bin. Meine Ärztin hat mich jetzt bis zur Klinik krank geschrieben. Verstehe. Wie sieht's so beziehungsmäßig aus? Ich wohne mit meinem Freund zusammen in der Wohnung. Mhm. Wie geht der denn damit um? Du bist ja nun sehr angeschlagen und bist ziemlich krank. Wie geht der damit um, mit der schwierigen Lebenssituation? Ja, also für ihn ist es klar, für ihn ist es auch eine enorme Belastung. Aber er unterstützt mich da, wo er kann. Und ich sag mal, wenn ich ihn nicht hätte, Gott weiß, wo ich wäre. Also er ist eigentlich... So meine größte Motivation, irgendwie aus der Krankheit rauszukommen. Wie ist das bei dir? Viele, viele Magersüchtige und Essgestörte haben auch ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität oder gar keine Lust auf Sexualität. Wie ist das bei dir? Also, ich sag mal, bei mir ist es mal so, mal so. Ich nehme ja auch Antidepressiva und... Es liegt halt eher irgendwie an diesem Psychopharmaka, dass es mal nicht so nicht so läuft. Aber wenn ich halt bewusst wahrnehme, dass es halt irgendwie an diesen Medikamenten liegt, dann kann ich auch besser damit umgehen. Okay. Und dann dann ist es auch wieder okay. So. Ja. Also ich habe jetzt deinen Anruf so aufgefasst, liebe Christina, immer eine Warnung an alle Leute, was diese Purana-Geschichten da angeht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil die Leute das noch viel weiter reinreißt und das ist der letzte Schrott und lasst die Finger davon. Das zerstört euch, das macht euch kaputt, das macht euch krank und letztendlich kann es euer Leben kosten. Mensch, Christina, ich freue mich, dass du so kämpfst. Ich merke schon, dass du jemand bist, die sich da nicht reinfallen lässt in die Krankheit, sondern die auch was dagegen unternehmen will. Der wie viel die Klinikaufenthalt ist das jetzt? Der dritte. Na, okay, irgendwann, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, klappt es beim zweiten Mal. Wenn es beim zweiten Mal nicht klappt, so muss man rangehen, dann klappt es vielleicht beim dritten Mal. Ja, ich hoffe es sehr. Wann glaubst du ungefähr, wird es beginnen mit dem Klinikaufenthalt? Ich denke gegen April erst. Weil es halt eben schon der dritte ist, tut sich die Krankenkasse da ein bisschen schwer, aber dennoch ist es überschaubar. Genau, und dennoch ist es überschaubar. Der April ist bald da. Ja. Christina. Danke für deinen Anruf und ich drücke dir die Daumen, dass du so schnell wie möglich in die Klinik kommst und dass es diesmal klappt, dass du aus dieser Hölle rauskommst und irgendwann ein relativ normales Leben wirst führen können. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Christina. Dir auch. Danke. Gute Nacht dir noch. Gute Nacht, tschüss. Tschüss. Tschüss. So, kommen wir nochmal zu unseren Titeln, unseren Sexfilm-Titeln. Die Wanderhure hatte ich gerade schon, ne? Von Mehmet. Genau, das war das. Also, Sexfilmtitel. Wenn ihr einen Film über euer Sexleben drehen solltet, welcher Titel würde drüber stehen? Nadja schreibt, mein Film würde heißen Alone on the Dark. Oder Markus. Markus schreibt, der Titel meines Sexlebens wäre Besser geht's nicht. Das ist ja schon doll. Also, da kann man ja Markus beneiden. Laszlo schreibt, die nackte Kanone. Oder Melanie, 17 Jahre, schreibt, hart, aber herzlich sollte mein Film heißen, weil ich es mag, von meinem Freund geschlagen zu werden. Natürlich im gegenseitigen Einverständnis. Sex ist bei uns sehr wild und unkontrolliert. So, hier ist Micha. Micha ist 31. Guten Morgen, Micha. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo, hi. Micha. Grüß dich. Um was geht's bei dir? Ja, ich sag mal, Es geht um die Liebe. Es ist gar nicht so einfach, als homosexueller junger Mann, auch in der Stadt lebend, einen Partner zu finden. Och, sag bloß, in welche Stadt lebst du denn? Ich wohne in Tübingen. In Tübingen, na gut, das kann ich nicht beurteilen. So groß ist das nicht, ne? Ja, aber es gibt doch einige Studenten hier bei uns. Natürlich, klar. Wie viele Studenten sind in Tübingen? Das weiß ich, ich habe es ja noch nicht erzählt und habe keinen davon im Bett gehabt. Nein, ich war schon mal verheiratet, verpartnert, wie man das ja so schön sagt. Ja. Und das ging dann halt nach fast 5 Jahren in die Brüche. Mhm. Ist jetzt schon 5 Jahre her, habe mich dann nach Absprache mit meiner lieben Tante mal bei Bauer sucht Frau beworben. Ich habe euch da auch ein Bild geschickt, als ich auf dem Weg zu meinem Bauern war. Ich war auf dem Scheunenfest. Achso, jetzt bist du Bauer sucht Frau. Ich war ein Kandidat. Du warst Kandidat. Ich habe mich für einen Bauern beworben. Ja, ich verstehe. Und hatte dann wirklich das große Glück, dass er mich eingeladen hat zum Scheunenfest. Und dann war ich auch... Ah, da ist das Bild. Ja, genau. Das bist du. Das bin ich, das ganz bist du. Genau. Das war. Da warst du auf dem Weg zu deinem Bauern. Genau, das war auf dem Weg. Wo war der Bauer? In welchem Bundesland? Im Oldenburger Land. Also ganz in die andere Richtung. Komplett entgegengesetzt. Was war denn das für ein Typ, der Bauer? Das war eine coole Socke, kann ich nur sagen. Also er ist Schweinebauer. Oh, ich mein, wer die, das stinkt immer. So schlimm ist es gar nicht. Nee. Nein, überhaupt nicht. Naja, ich habe ein bisschen Angst vor den Schweinen gehabt. Der Gestank war gar nicht so schlimm. Wie ging das? Da bist du da hingefahren und wie lange warst du da bei diesem Bauer? Ich war dann die ganze Hofwoche bei ihm. Ach. Wie man das wirklich so kennt aus dem Fernsehen eben. Und du hattest deine Stube, deine Gästestube auf dem Bauernhof? Genau. Er hat das Schlafzimmer für mich leergeräumt. Ich habe das Schlafzimmer für mich gehabt. Das war ganz toll, muss ich wirklich sagen. Waren da noch andere Leute auf dem Hof? Du meinst Gäste oder die da leben? Nee, die da leben irgendwie. Ja, seine Mutter lebt auf dem Hof und seine Schwester lebt auf dem Hof mit ihrem Sohn und die Oma hat da noch gelebt. Und die alle hatten keine Probleme damit, dass der Bauer schwul ist? Überhaupt nicht. Ach, das war ganz auch nicht. Toll. Das war ganz, ganz arg toll. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei der Familie. Ja. Die haben mich wirklich ganz, ganz herzlich aufgenommen. Aber hast du dich denn ein bisschen verguckt in den Typ? Also am Anfang natürlich, ich meine, sonst hätte ich mich natürlich nicht für ihn beworben. Ja. Und am Scheunenfest, als wir uns dann wirklich gegenüberstanden, da hat schon ein bisschen gekribbelt. Aber wir haben natürlich festgestellt, auf der Hofwoche, wenn du wirklich so intensiv miteinander zusammen bist, dass es nicht so ganz passt. Es ist so, dass er noch nie einen Partner hatte. Ich war eben schon verheiratet. Ich weiß, wie das ist, wenn man mit einem Partner zusammenlebt. Und habe dann schon, bevor ich aufs Scheunenfest bin oder bevor ich mich überhaupt für ihn beworben habe, hat mich ein ganz lieber Mensch angeschrieben, der kommt aus Ägypten, aus Kairo. Stopp, noch eine Frage zu den Bauern. Ehe wir dann zum Ägypter kommen. Ja. Hast du da auch richtig mit angefasst und sicher. Ausgemistet und sowas? Nee, ausmisten musste nicht in diesen modernen Schweineställen. Ach, das geht automatisch? Das geht alles ein bisschen automatisch, aber morgens, man muss in Schweinestall, man muss schauen, dass die Technik funktioniert. Wie viel Uhr muss man da aufstehen? Also wir sind aufgestanden morgens um 6:30. Das ist eine kulante Zeit. Ja. Und dann gab es ein kleines Bauernfrühstück. Das war dann, wie das bei ihm so Tradition ist, ein Apfel und ein Kaffee. Ein Apfel? Ein Äpfel? Einen Apfel, ja. Ein Apfel und ein Kaffee? Was ist das denn für ein Bauernfrühstück? Ja, das ist so, wenn er morgens in den Stall geht, dann futtert er nur einen Apfel und trinkt einen Cappuccino. Und später, wenn er erste Arbeit hinter sich hat, dann gibt's ordentlich Wurst. Frühstück. Aber das war für mich dann so, er sagt, ich mache dir ein richtig schönes Bauernfrühstück. Und ich habe mich natürlich gefreut, weißt du, richtig hier Rührei, Speck und Schinken. Und dann saßen wir morgens kurz vor 7 auf dem Balkon und dann bringt er mir einen Apfel und einen Kaffee. Und dann dachte ich, oh mein Gott. Was gab's denn dann hinterher? Gab's denn dann Rührei wenigstens? Rührei gab's nicht, das gab's dann, als ich das gemacht habe, aber es gab doch eine ordentliche Auswahl an Deftigem und an Süßem und frische Brötchen, also da hat die Mama dann dafür gesorgt, das fand ich ganz toll. So, die Rahmenbedingungen waren gut, aber das Herz wollte nicht. Nein, das Herz hat nachher gesagt, nee, das passt nicht. Das Herz ging jetzt Richtung Ägypten, oder? Ja, es ist so, dass mich ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, weil du weißt, in Ägypten ist es ein bisschen schwer und man weiß nie, wer zuhört. Ich weiß, dass er zuhört, aber da kommen wir nachher dazu. Und also wie hast du ihn kennengelernt? Er hat mich bei Facebook angeschrieben, das ist aber schon vor Bauersuchtfrau geschehen. Mhm. Und ja, dann war es eben so, dass ich mich bei dem Schweinebauer beworben habe und dann habe ich überhaupt kein Interesse an, ich sag mal, Mr. X gehabt. Mhm. Und ja, nachdem dann... Aber Mr. X kam wieder ins Gespräch, als der Schweinebauer abgefrühstückt war. Hast du denn Mr. X aus Ägypten auch schon mal gesehen und getroffen? Also getroffen live in person noch nicht, aber wir sind seitdem, also schon seit einigen Monaten, fast jeden Abend am Skypen. Also gesehen habe ich ihn in diesem Fall via Cam. Mhm. Und ich... Und bist du dabei, dich zu verlieben? Nein, ich bin schon verliebt. Ach, du bist schon verliebt. Das ist ja das Schlimme. Du lernst eine Person, wenn du sie nicht sofort live triffst. Ich kann das nicht verstehen. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich kann mir das nicht vorstellen, mich über Skype in jemanden zu verlieben. Ich kann's. Das ist ein Phänomen. Ich habe es vorher auch nicht geglaubt. Wenn ich das von jemand gehört habe, aus der Familie oder auch von Freunden, wo das schon vorgekommen ist, habe ich gesagt, sowas gibt es nicht. Mhm. Aber Mr. X und ich, wir sind seit Monaten, jeden Abend, stundenlang, manchmal bis morgens um 4, 5 am Skypen. Was macht denn Mr. X in Ägypten? Mr. X ist Student. Ja, was studiert er? Sage ich jetzt mal nicht. Ja. Um ihn nicht erkennen zu können. Verstehe, ja. Und ja, also er hat mich darum gebeten. Wie kommuniziert ihr denn? Auf welcher Sprache? Mr. X spricht sehr gut Deutsch. Ah, wie praktisch. Wie sehr praktisch. So, was höre ich aus alledem? Will Mr. X nach Deutschland kommen? Ich habe Mr. X angeboten, nach Deutschland zu kommen. Ich lade ihn ein. Er braucht für ein Visum eine Einladung. Mhm. Und ich habe auch gesagt, ich zahle ihm den Flug. Und ich war wirklich überrascht, als er sagte, nö, das möchte ich gar nicht, dass du mir den Flug zahlst. Also er gehört nicht zu dieser Kategorie Mann, die sagen, hey, zahl mir den Flug, ich will deine Kohle und whatever. Also kommt er aus wohlhabendem Haus? Wohlhabend ist, weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, aber zumindest aus einem Haus, wo genug Geld da ist. Ah ja. Ich denke, wohlhabend ist ja noch mal so ein bisschen mehr. Aber was spricht denn einfach mal gegen einen Urlaub in Deutschland von ein paar Wochen? Das Visum. Es ist sehr, sehr schwer, ein Visum zu bekommen. Mhm. Und gestern saß ich noch da und habe überlegt, also schon seit längerem, was mache ich? Gestern war ich dann so hin und her gerissen. Fliege ich jetzt hin oder nicht? Ich habe ein bisschen Angst. Er kommt direkt aus Kairo. Da ist ja mit dem Bürgerkrieg immer so ein bisschen eine Sache. Ja, im Moment ist ja recht ruhig. Und jetzt habe ich glücklicherweise seit Montag Besuch von meiner Tante und wir waren heute in der Stadt und ich habe dann gesagt, hier guck mal, da ist das Reisebüro, da würde ich gern hin und würde mich mal erkundigen, wie das so ist mit einem Besuch einfach in Ägypten, was gibt's da für Sicherheiten, weil ich muss zugeben, dass ich doch ein bisschen Angst habe. Keine lange Vorrede, hast du gebucht oder nicht? Ich habe gebucht am 29. März. Was hat denn die Tante damit zu tun? Hat die Tante das bezahlt oder wie? Meine Tante ist einfach meine gute Seele. Ach so, verstehe. Ja, Michael, das ist doch spannend. Jetzt fliegst du nach Ägypten und lernst Mr. X in Kairo kennen. Nein, wir treffen uns natürlich nicht in Kairo, weil das zu gefährlich ist, also, weil man ihn da kennt. Wir treffen uns in einer anderen Stadt. Die wir jetzt auch gar nicht nennen wollen und müssen. Und wie lange wirst du dann da bleiben? Erstmal eine Woche. Ja, das reicht auch erstmal aus. Einfach, um sich kennenzulernen, dann zu beschnuppern. So, genau, beschnuppern, das ist ein gutes Wort. Vielleicht gefällt er dir ja gar nicht so richtig, wenn du ihn siehst. Doch. Ja, das weißt du doch gar nicht. Also, was ich über die Cam, wenn ich sein, er hat beautiful eyes. Ja, gut, naja, aber... Naja, aber ich meine, es ist natürlich dennoch ein ganz anderer Eindruck, wenn man eine Woche mit jemandem dann verbringt. Und auf jeden Fall, ich habe immer auch... Und dann geht's weiter. Und dann muss man gucken, wie es weitergeht. Eben, ich habe ihm auch gesagt, dass ich echt Angst habe, dass ich nachher alleine dastehe, aber das bekommen wir mal hin. Ich meine, ich bin jetzt kein Kleinkind mehr und von daher aber eine Woche Ägypten. Ich will jetzt überhaupt nichts schwarz malen und dir nicht Angst machen oder so. Du bist in einem gesicherten Rahmen, du bist in einem Hotel. Genau. Dass dir nichts passiert, dass du nicht verschleppt wirst oder irgendwas Komisches passiert. Ja, ne? Also das sage ich, du triffst dich auch mit ihm in deinem öffentlichen Raum. Ganz genau. Okay. Also wir haben die schlimmsten Sachen schon gehört, wo Leute dann wirklich verschleppt worden sind oder ausgeraubt worden sind. Eben, und das war meine Angst, weshalb ich nicht vorher gebucht habe. Und wir haben uns dann aber heute schlau gemacht. Also dank Hilfe meiner Tante, die gesagt hat, jetzt lass uns gucken, wo ist es sicher, wo ist es nicht so sicher, was kann man da drehen. Und Michael, ich schlage Folgendes vor, wenn du dort gewesen bist, schick uns doch bitte mal eine Mail. Vielleicht können wir nochmal miteinander telefonieren. Sehr, sehr gerne. Wie es denn so war. Das würde ich sehr gerne machen. Und noch eine Frage, du sagst, er kann uns in Ägypten hören übers Netz oder wie macht er das? Ja, ich habe ihm gestern schon, also wir hatten geskypt, als ich gestern mit eurer Redaktion zu tun hatte und habe ihm den Link geschickt und ich weiß, dass er jetzt im Moment zuhört, das hat er mir gerade geschrieben. Herzliche Grüße nach Ägypten, das ist ja für uns eine Ehre, jemanden in Ägypten zu grüßen. Schade, dass wir den Namen nicht sagen können, aber ich verstehe schon, dass das natürlich nicht geht. Ja, und Micha, bevor wir jetzt Schluss machen, würde ich ganz gern einen persönlichen Gruß an ihn schicken und an meine Tante, wenn ich darf. Ja, okay, komm raus damit. Also, mein Schatz, du hörst mich, Habibi Masalama, er weiß, was es heißt. Und an meine Tante möchte ich einfach, die jetzt hier neben mir sitzt, einen ganz lieben Gruß schicken und nochmal Danke sagen für die Unterstützung. Ich bin froh, dass ich sie habe. Und dir vielen Dank für dein offenes Ohr. Sehr gerne, Michael. Ich drücke die Daumen und wir hören voneinander. Herzlichen Dank. Alles Gute, tschüss. Fabio, ciao. So, ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal den Hinweis auf morgen. Unser Thema morgen heißt abgedreht und durchgeknallt. Und ich möchte morgen sehr gerne mit Leuten reden, die ein ganz anderes Leben führen als die meisten von uns. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine besondere Vorliebe, in welcher Richtung auch immer haben, sexuell oder auch in ganz anderen Sachen, vielleicht auch Essvorlieben, Reisevorlieben oder was weiß ich. Und mit Leuten, die besondere Macken und Ticks haben. Abgedreht und durchgeknallt heißt unser Thema morgen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und gerne mailen. Hier ist Peter. Peter ist 68. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen. Hallo Peter, und was geht's bei dir? Ja, so ein leichtes Gefühlschaos. Woran liegt das? Schwer. Ich war jahrelang in einer stärkeren, würde ich sagen, mittleren bis stärkeren Depression und jetzt seit ungefähr 8 bis 14 Tagen interessiert mich wieder vieles, mache ich wieder vieles, während ich früher den Tag eigentlich bloß so halt über die Runden gebracht habe. Und jetzt ist so ein Ding, wo ich also wieder vieles mache, vielleicht nicht sehr zielstrebig. Gefühlschaos? Wie bitte? Ich sage Gefühlschaos, klingt für mich fast so, als wäre, ist da auch eine Frau, eine Liebe im Spiel? Nein, Nein. Gottes Willen. Bitte, um was? Um Gottes Willen. Warum Gottes Willen? Ja. Aber du lebst alleine? Sehr allein, ja. Mhm. Insgesamt, wie lange warst du in dieser finsteren Phase? Ich schätze mal 2-3 Jahre. Mhm. Was hat das denn jetzt ausgelöst, dass es wieder besser wird? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, dass es so eine sogenannte bipolare Störung ist. Mhm. Manisch-depressiv, also was man früher sagte. Bist du denn in Behandlung bei einem Psychiater? Nein. Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob es schon behandlungsbedürftig ist. Ohne jetzt noch Näheres von dir zu wissen, finde ich, dass es sehr richtig wäre, zu einem Psychiater zu gehen. Und der soll entscheiden, was er behandeln sollte. Ja, ich meine, ich habe auf der anderen Seite als die Befürchtung, dass ich also nur Tabletten bekomme. Gut, Antidepressiva hatte ich, die hatte ich aber schon über ein Jahr nicht genommen, weil sie im Prinzip nichts gebracht haben. Ja, ich würde auch erstmal nicht so große Angst haben vor Tabletten. Es gibt mittlerweile, wenn du bei einem guten Psychiater bist, es gibt so hervorragende Psychopharmaka, ja, die dir wirklich helfen können und dein Leben stabilisieren. Ja, ich weiß. Peter, allerdings lebe ich auf dem Land. Ja, der nächste Psychiater ist möglicherweise. Ja, jetzt sind wir gerade im kleinen Problem. Meine Sendung ist gleich vorbei. Ja, aber wir werden dich jetzt nicht einfach abfrühstücken. Ich bitte dich nur aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Peter, tschüss. In der Technik, Tim Donke. Morgen 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit dem Thema abgedreht und durchgeknallt. Schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.